Es kann sein, dass den Fahndern des Bundeskriminalamtes gerade noch rechtzeitig ein Schlag gegen islamische Terroristen hier gelungen ist. Sie haben es ja in den Nachrichten gehört, die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat darüber informiert, dass in einem Großeinsatz der Polizei in ganz Deutschland mehrere Wohnungen durchsucht und auch 11 Verdächtige vernommen worden sind. Es geht um die sogenannte Al-Tawid-Gruppe. Das ist eine palästinensische Gruppe, die schon monatelang observiert worden war. Näheres von Michael Röber aus Karlsruhe. Um Missverständnissen vorzubeugen, die Ermittlungen stehen in keinem Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Synagoge von Djerba. Sie richten sich gegen eine deutsche Zelle der sunnitisch-palästinensischen Bewegung Al-Tawid, die eine terroristische Vereinigung sein soll. 11 Verdächtige stehen derzeit im Blickpunkt der Bundesanwaltschaft. Seit heute Morgen, 6 Uhr, wurden insgesamt 19 Objekte durchsucht. Beteiligt das Bundeskriminalamt, Polizeibehörden der Länder und die GSG 9. Die Verdächtigen werden derzeit polizeilich überprüft. Den Fachausdruck Festnahme oder gar Verhaftung vermeidet die Bundesanwaltschaft. Die Bewegung Al-Tawid gilt weniger als Organisation, denn als ideologisch ausgerichtete Bewegung Gleichgesinnter. Sie unterstützt die Dschihad, den weltweiten Kampf des aggressiven, militanten islamischen Fundamentalismus. Sitz der Bewegung in Europa soll in Großbritannien sein. Die in Deutschland agierende Gruppe arbeitet weitgehend selbstständig. Nach den Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft ist sie in ein internationales konspiratives Netz eingebunden. Damit wird die logistische und finanzielle Unterstützung sichergestellt. Der führende Kopf der Bewegung in Deutschland, der Beschuldigte Yasser H., unterhält vielfältige Beziehungen zu Kontaktleuten. Die deutsche Zelle war bislang vorwiegend mit der Fälschung von Pässen und Reisedokumenten beschäftigt. Sie führte aber auch Spendensammlungen durch und unterstützte die Schleusung von Kämpfern. Die logistische Unterstützung von Afghanistan-Kämpfern stand zunächst im Vordergrund. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen hat die Zelle aber auch begonnen, Anschläge in Deutschland zu planen. Die durchsuchten Objekte befinden sich in Essen, Düsseldorf, Krefeld, Georgsmarienhütte, Berlin, München, Regensburg, Nürnberg, Hamburg und Beckum. Sichergestellt wurden PCs, Disketten, Fälschungsutensilien, falsche Pässe und weitere schriftliche Unterlagen. Michael Röber aus Karlsruhe. Und was den Anschlag auf Djerba betrifft, so spricht Bundesinnenminister Otto Schily von einer Festnahme und einem zweiten Tatbeteiligten. Mehr können wir Ihnen dazu nicht sagen, weil es keine weiteren Einzelheiten gibt von Otto Schily im Interesse der Ermittlungen. In Frankfurt am Main wurde am Oberlandesgericht unterdessen der Prozess gegen 5 mutmaßliche islamische Terroristen fortgesetzt, wieder unter enormen Sicherheitsvorkehrungen und auch mit großer Erwartung, denn einer der Angeklagten wollte aussagen. Er hat dies auch getan. Michael Brandt. Der Anschlag sollte der Synagoge von Straßburg gelten, und zwar Ende Januar, Anfang Februar 2000. Dabei sollten keine Menschen zu Schaden kommen. Nach Gebetsschluss sollte ein Sprengsatz in dem Gotteshaus platziert und anschließend über Funk zur Explosion gebracht werden. Der Anschlag sollte dazu dienen, die Beziehungen zwischen Frankreich und Israel zu verschlechtern und um auf die Rolle des französischen Geheimdienstes bei Massakern in Algerien hinzuweisen. So die heutige Aussage des Algeriers Al-Rubui Behandali, einem der 5 Angeklagten im Frankfurter Al-Qaida-Prozess. Behandali widerspricht damit der Anklage der Bundesanwaltschaft, die davon ausgegangen war, dass auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt bzw. vor dem Münster eine Bombe gezündet werden sollte. Die Staatsanwälte beziehen sich bei diesem Vorwurf auf ein beschlagnahmtes Video, auf dem der Weihnachtsmarkt zu sehen ist und dazu eindeutige Kommentare in arabischer Sprache zu hören. Das Video, so Behandali heute weiter, sei zustande gekommen, als er 2 seiner Mitangeklagten nach Straßburg geschickt habe, um die Lage der Synagoge auszukundschaften. Sie hätten diese aber nicht gefunden und seien stattdessen mit dem Film vom Weihnachtsmarkt zurückgekommen. Außerdem hätte er noch einige Wochen gebraucht, um die Sprengsätze aus handelsüblichen Chemikalien fertigzustellen, und bis dahin wäre der Weihnachtsmarkt bereits vorbei gewesen. Den Anschlag hätten er und seine 3 Mittäter im Auftrag, wie es in der Erklärung, die Behandalis Anwälte vortrugen, hieß, geplant. Wer der Auftraggeber sei, sagten sie jedoch nicht. Behandali wies jedoch Vermutungen zurück, dass die Tat etwas mit Osama bin Laden oder dem Al-Qaida-Netzwerk zu tun habe. Es sei eine Tat von unabhängigen Überzeugungstätern, so die Erklärung weiter, im Rückblick eher als kriminelle Bande einzustufen. Behandali selbst habe vor der Planung des Anschlages in Frankfurt mehrere Monate in islamischen Religionsschulen in Pakistan verbracht und anschließend 9 Monate in einem militärischen Ausbildungslager im Grenzgebiet von Pakistan und Afghanistan. Dort sei er im Umgang mit Waffen aller Art unterrichtet worden, außerdem im Herstellen von Sprengsätzen und im Verüben von Attentaten. Auch dieses Lager habe aber nichts mit Osama bin Laden oder dem Netzwerk Al-Qaida zu tun gehabt. Als Motiv für seine Taten nannte Biandali eine grundlegende Änderung in seinem Leben im Jahr 1999. Landsleute aus Algerien hätten ihm Beweise vorgelegt, dass die Massaker an Islamisten in Algerien von der Armee begangen worden seien. Deshalb habe er beschlossen, für sein Land zu kämpfen. Auf diese Weise habe er dann in Deutschland Kontakt zu einem ehemaligen Nachbarn aus Algerien bekommen, der ihn in das Ausbildungslager geschickt habe. Die Waffen, die in der Wohnung der Angeklagten gefunden worden seien, seien nicht für den Anschlag gedacht gewesen, sondern zur Weitergabe an Landsleute in Frankreich, die sie wiederum zu Islamisten in Algerien transportieren sollten. Nach dem 11. September jedoch habe er, Biandali, sich von dem geplanten Anschlag noch weiter distanziert. Es sollten zwar keine Menschen zu Schaden kommen, so betonte er noch einmal, aber nun sei er zur Überzeugung gekommen, dass auch ein Anschlag auf eine Synagoge falsch sei. Es sei eine hochinteressante und wichtige Aussage, sagte der Vorsitzende Richter Karl-Heinz Zeyer am Ende der knapp 2-stündigen Ausführung Biandalis. Die nächsten 2 Prozesstage wurden gestrichen, um allen Parteien Zeit zu geben, auf die heutige Aussage zu reagieren. Frankreichs Konservative und Liberale sind aus dem Sonntagsschock erwacht und machen mobil gegen Le Pen. Nach den Demonstrationen der Straße wird nun politisch agiert. Eine neue Partei soll ins Leben gerufen werden. Eine Art Sammlungspartei für die bürgerliche Rechte. Man will sich von Le Pen rechts nicht überholen lassen. Christoph Heinemann. Sitzungen, Versammlungen, Treffen, Erklärungen. Die bürgerlichen Parteien und die gemäßigte Linke beraten über die Folgen des 21. April. Dabei geht es kaum noch um den 2. Präsidentschaftswahlgang, sondern bereits um die im Juni stattfindenden Parlamentswahlen. Philippe Douste-Blazy, der Fraktionsvorsitzende der konservativ-liberalen ÖDF in der Nationalversammlung, kündigte heute an, Neogaullisten, Zentristen und Liberale wollten in einer neuen Partei mit dem Namen Union für die Präsidentschaftsmehrheit zusammenarbeiten. Dies entspricht dem Wunsch von Jacques Chirac. François Bayrou, der Vorsitzende der Partei ÖDF, der mit knapp 7% am Sonntag überraschend als Vierter durchs Ziel ging, hatte dagegen mehrfach erklärt, er halte nichts von einer bürgerlichen Einheitspartei. Bayrou befürwortete dagegen, dass sich die bürgerlichen Parteien auf einen gemeinsamen Kandidaten in jedem Wahlkreis einigen sollten, um die Wahlchancen zu erhöhen. Betriebsamkeit auch im linken Lager. François Hollande soll die Sozialisten in die Parlamentswahl führen, ein Mann des Übergangs. In Paris rechnet niemand damit, dass sich ehemalige Minister und Premierminister wie Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn oder Laurent Fabius ihm langfristig unterordnen werden. Hollandes Aufgabe, die Einigung der Linken. Die Kommunisten sind verzweifelt. Abgesehen von dem schlechten Wahlergebnis, Präsidentschaftskandidat Robert Hue erreichte 3,4%, schreibt die einst größte Partei Frankreichs rote Zahlen. Marie-Georges Buffet, die Generalsekretärin der KPF, rief ihre Anhänger auf, Chirac zu wählen, um Le Pen zu verhindern. Vor dem vergangenen Sonntag wäre dies unvorstellbar gewesen. Der Linksnationalist Jean-Pierre Chevènement wird sich voraussichtlich nicht mit Sozialisten und anderen linken Parteien auf gemeinsame Kandidaten für die Parlamentswahl einigen. Sozialisten werfen dem ehemaligen Innenminister vor, er habe durch seine Präsidentschaftskandidatur zu Jospins Niederlage beigetragen. Jospin hatte rund 195.000 Stimmen weniger erzielt als Jean-Marie Le Pen. Rund 1,5 Millionen Franzosen wählten Chevènement. Obwohl ihm Umfragen für den entscheidenden 2. Wahlgang der Präsidentschaftswahl nur 20 und Chirac 80% voraussagen, gibt sich der Führer des Front National zuversichtlich. Jean-Marie Le Pen kündigte an, unter seiner Präsidentschaft werde Frankreich aus der Europäischen Union austreten. Im französischen Norden, im Departement der Städte Lille-Roubaix und in der Champagne, im Osten, in den Regionen Elsass, Franche-Comté und Rhône-Alpes, sowie an der Mittelmeerküste erhielt Le Pen besonders viele Stimmen. In seiner bretonischen Heimat erzielte der nationale Frontmann demgegenüber schlechte Ergebnisse. Einer Untersuchung der Zeitung Le Figaro zufolge wählten deutlich mehr Männer als Frauen rechtsextrem. Die Gruppe der 45- bis 59-Jährigen ist besonders stark vertreten. Viele Landwirte, Arbeiter und Arbeitslose stimmten für Le Pen, dessen Wähleranteil in ländlichen Gebieten und Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern überdurchschnittlich ist. Auch die Rechtsextremisten bereiten mittlerweile die Parlamentswahlen vor. Unterdessen verstärken sich die Proteste gegen Jean-Marie Le Pen. Nach den Demonstrationen von über 1.000 Menschen am Montag gingen auch heute in Städten wie Marseille, Toulon und Brest mehrere tausend Schüler und Studenten auf die Straßen. Sie riefen zur Unterstützung von Jacques Chirac auf, nicht nur aus Sympathie für den Staatspräsidenten. Wählt den Gauner, nicht den Faschisten, riefen Demonstranten. Informationen aus Paris von Christoph Heinemann und damit zum Nahen Osten. In Bethlehem an der Geburtskirche gehen die Verhandlungen um den Abzug der bewaffneten Palästinenser und das Ende der israelischen Belagerung weiter. Carsten Kühntop. Die Palästinenser sind vorsichtig optimistisch. Nach ihrem ersten Gespräch mit Vertretern der israelischen Armee scheinen sie es für möglich zu halten, dass die Belagerung der Geburtskirche schon recht bald beendet werden könnte. 1,5 Stunden lang saßen beide Seiten heute Mittag in Bethlehem zusammen. Ein Ergebnis gab es zunächst noch nicht. Anschließend sagt jedoch der Bürgermeister Bethlehems, Hanna Nasser, das Gespräch sei sehr gut verlaufen und es sei sehr konstruktiv gewesen. Nasser gehörte der palästinensischen Delegation an. Ein anderer palästinensischer Unterhändler sagte, man sei einer Übereinkunft nahe. Zurückhaltender äußerte sich der israelische Armeesprecher Rafowitz. Die beiden Seiten hätten zunächst nur ihre Positionen dargelegt. Es sei noch zu früh, die Gespräche zu bewerten. In der Geburtskirche halten sich nach wie vor etwa 200 Menschen auf. Einige Dutzend davon sind bewaffnete Milizionäre. Bei den anderen handelt es sich um Zivilisten und Geistliche. Israel hatte bislang verlangt, dass sich die Milizionäre entweder ergeben oder für immer ins Exil gehen. Die Palästinenser hingegen schlagen vor, die Bewaffneten in den Gazastreifen zu bringen. Der israelische Rundfunk berichtete am Nachmittag, Israel wolle jedoch die Möglichkeit haben, zuvor die Identität der Milizionäre festzustellen. Dies könnte darauf hindeuten, dass man sich womöglich im Prinzip schon auf die Gaza-Lösung verständigt haben könnte. In Hebron haben Palästinenser heute 3 Männer als Kollaborateure hingerichtet. Augenzeugen berichteten, etwa 20 Vermummte hätten die Männer an die Stelle in der Stadt gebracht, an der wenige Stunden zuvor ein israelischer Kampfhubschrauber 2 palästinensische Milizionäre mit Raketen getötet hatte. Die angeblichen Kollaborateure erhielten Schüsse in den Kopf. Kurz danach versammelte sich eine Menschenmenge. Einige traten die Leichen mit Füßen oder spuckten auf sie. Bei den beiden Palästinensern, die von der israelischen Luftwaffe zuvor getötet worden waren, handelte es sich um Marwan Salum, einen örtlichen Anführer der sogenannten Brigaden der Al-Aqsa-Märtyrer und dessen Leibwächter. Israel macht Salum für eine Reihe von Anschlägen verantwortlich. Die Palästinenser halten die gezielten Tötungen mutmaßlicher Militanter jedoch für nichts anderes als Mordanschläge und Staatsterrorismus. Aus Wut über diejenigen in den eigenen Reihen, die den Israelis Informationen zuliefern, haben Palästinenser in den letzten Monaten immer häufiger zu Selbstjustiz gegriffen. Gestern waren in Ramallah 3 mutmaßliche Kollaborateure auf offener Straße angeschossen worden. Einer von ihnen starb später. Carsten Kühntop aus Tel Aviv und an anderem Ort bei der Mittelmeerkonferenz der EU kam kein Dialog zwischen den Konfliktparteien des Nahen Ostkonflikts zustande. Diese Chance wurde nicht genutzt. 15 EU-Staaten und 10 Anrainerländer nahmen an der Konferenz teil. Einzig wirkliches Ergebnis könnte sein, dass sich erneut eine Delegation der EU in die Krisenregion begeben wird. Morgen schon wollen die Beauftragten für die Außenpolitik und den Nahen Osten Palästinenser Präsident Arafat treffen. Diesmal wird man sie wohl vorlassen. Carla Sappok. Es war ein Erfolg, dass das Treffen überhaupt stattgefunden hat und Araber und Israelis an einem Tisch saßen. So die einhellige Meinung aller Beteiligten. Abgesegnet wurde ein Papier zur vertieften Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und den Mittelmeeranrainern. Was den Nahostkonflikt betrifft, gab es keine Annäherung. Der palästinensische Unterhändler Schad wie auch der israelische Außenminister Peres erneuerten die gegenseitigen Vorwürfe. Schad sagte: I'd like to remind you, ich will daran erinnern, dass die israelische Besetzung seit 35 Jahren anhält, dass aber Selbstmordattentate erst seit einem Jahr verübt werden, seit der Eskalation durch Israel. Der israelische Außenminister Peres dagegen fragte: Warum Terror? Warum wenden die Palästinenser Terror an? Und warum sagen die Europäer, sie verstünden das? Was gibt es da zu verstehen? Peres unterstrich in diesem Zusammenhang die Befürchtung antisemitischer Tendenzen in Europa. Allerdings, Europa sei nicht antisemitisch, sondern es gebe Antisemitismus in Europa, meinte Peres. Soweit auseinander die Positionen auch lagen, beide Seiten sprachen auch von Waffenstillstand und von Frieden. Bundesaußenminister Fischer meinte: Die Diskussion hat gezeigt, dass es einen Lösungsweg, einen politischen Lösungsweg wieder geben muss. Aber alle Beteiligten waren sich darüber einig. Alle Beteiligten, ich unterstreiche dieses, dass der Zusammenhalt der internationalen Gemeinschaft, vor allen Dingen im Quartett, das heißt, angeführt von den USA, die Europäische Union, der VN-Generalsekretär und Russland, dabei eine entscheidende assistierende und anstoßende Rolle zu spielen haben. Im Gespräch ist derzeit eine Regionalkonferenz. Ob sie zustande kommt, steht allerdings in den Sternen. In Valencia betonten jedoch Israelis wie Palästinenser, dass Amerikaner und Europäer im Nahostkonflikt gemeinsam vermitteln sollten. Despite my criticism, trotz aller Kritik, wir wollen, dass Präsident Bush sich ernsthaft engagiert mit den amerikanischen Idealen von Freiheit und Fairness. Wir wollen ein europäisch-amerikanisches Bündnis, eine europäisch-amerikanische Partnerschaft in dieser Sache. Alliance in this matter. We want a European American partnership in this matter, sagte der palästinensische Unterhändler Schad, und Israels Außenminister Peres meinte: I was impressed in Valencia, as I was impressed. Ich war beeindruckt in Valencia wie auch in Washington, dass alle sich einig sind, dass Amerika und Europa zusammenarbeiten müssen. Wenn sie getrennt arbeiteten, würden sie den Konflikt vertiefen. If they will act separately, they may unfortunately deepen the conflict. Der EU-Außenbeauftragte Solana wird möglicherweise noch heute in die Region reisen. Israel sicherte nach Angaben von Diplomaten zu, dass Solana auch Palästinenser Präsident Arafat besuchen dürfe. Noch Anfang des Monats war Solana dies verwehrt worden. Bundesaußenminister Fischer zeigte sich denn auch alles in allem mit der Mittelmeerkonferenz von Valencia zufrieden. Natürlich wurden hier keine offiziellen Verhandlungen geführt oder Ähnliches. Aber solche Konferenzen erweisen sich doch im Hintergrund, im informellen Teil, als überaus nützlich und bisweilen durchaus auch mal zielführend. Das dürfen wir nicht vergessen. Und da habe ich von Valencia eine durchaus, ja nicht positive, aber eine gute Bewertung. Außenminister Joschka Fischer im Bericht von Carla Sapok zur Mittelmeerkonferenz der EU. Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester. Der Papst hat heute dazu Stellung genommen. Er tat dies auf dem zweitägigen Krisengipfel des Vatikans mit den amerikanischen Kardinälen und der Spitze der amerikanischen Bischofskonferenz. Die entsprechenden Vorfälle hatten dieses Treffen aus Sicht des Vatikans notwendig gemacht. Der Papst möchte der katholischen Kirche in den USA neue Orientierung geben. Philipp Kreiselmeier. Toleranza Zero, im Original Zero Tolerance. Der Begriff macht um den Petersplatz die Runde, wo Dutzende US-Medienteams auf Neuigkeiten von ihren Kardinälen warten. Am Nachmittag haben der Vorsitzende der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten, Monsignore Wilton Gregory, und der Erzbischof von Chicago, Kardinal Edward George, diesem Informationsbedürfnis nachgegeben. Und was sie sagten, wird nun so zusammengefasst. Es verbreitet sich unter den amerikanischen Kardinälen die Überzeugung, dass man auf das Konzept der Nulltoleranz zurückgreifen muss. Und das heiße, schreibt die Nachrichtenagentur ANSA, ein Priester, der ein Kind sexuell belästige, müsse schon beim ersten solchen Fall exkommuniziert und bei den Behörden angezeigt werden. Dass es solche Fehltritte gibt, das leugnet auch in Rom keiner mehr. Spätestens seit einem amtlichen Schreiben des Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger, vom November 2001, wird im Vatikan relativ offen mit der Frage umgegangen. Offener, wie es scheint, als an manchem nordamerikanischen Bischofssitz. Denn Papst Johannes Paul II. Würdigte zwar, Zitat, die Bemühungen der US-Kardinäle, den Heiligen Stuhl und mich selbst über die komplizierte und schwierige Situation auf dem Laufenden zu halten. Doch dass die amerikanischen Bemühungen alles in allem im Vatikan als unzureichend eingeschätzt werden, legt ja schon der Umstand nahe, dass die 13 Kardinäle hierher bestellt wurden. Ein recht ungewöhnlicher Schritt. Auffallend auch, dass die Zahl der Kurienkardinäle, die an der Sitzung teilnehmen, kurz vor deren Beginn noch erhöht wurde. Neben Ratzinger sind auch die Präfekten der Kongregationen für den Klerus und für die Bischöfe dabei, die Kardinäle Castrillon-Hoyos und Reh. Im Rahmen des Üblichen dagegen die Informationspolitik der katholischen Kirche. Ein Briefing, das für heute Abend angekündigt war, wurde abgesagt. Und die erwähnte Pressekonferenz von George und Gregory ging zu Ende, lange ehe alle Fragen beantwortet waren. Im Wesentlichen gaben die beiden nur bekannt, dass der besonders umstrittene Bostoner Erzbischof Kardinal Francis Bernard Law schon gestern in einer Vorbesprechung Fehler eingeräumt habe. Er soll pädophile Priester jahrelang gedeckt haben. Dass er aber nicht an Rücktritt denke, es habe den auch keiner gefordert. Gregory referierte, es sei auch über den Zölibat gesprochen worden, wo die Doktrin aber nicht abgeschwächt, sondern gestärkt werden solle. Und über Homosexualität, vor allem in Priesterseminaren. Aber um die geschlechtlichen Beziehungen zwischen Erwachsenen geht es in diesen Tagen nur am Rande. Schließlich hieß es, über die Nulltoleranz werde noch debattiert, in Zusammenhang mit den neuen Kriterien, die die Kirche für den Umgang mit der Pädophilie brauche. Es ist also durchaus noch nicht gesagt, dass schon morgen ein neues Kirchendokument verabschiedet wird, das die größere Strenge gegenüber Kinderschändern festschriebe. Ein Papier, dem genau zu entnehmen wäre, wie die päpstliche Aussage von heute Mittag umgesetzt wird. Es gebe unter Geistlichen keinen Platz für Männer, die jungen Menschen wehtäten. Philipp Kreiselmeier aus Rom und von uns dazu auch ein Kommentar 19.05 Uhr. Serbien will innerhalb weniger Wochen mehrere mutmaßliche Kriegsverbrecher an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag ausliefern, sich selbst zu stellen. Dazu hatte die Regierung aufgerufen und zunächst eine mehrtägige Frist gestellt. Darüber haben wohl einige der in Frage kommenden gründlich nachgedacht. 6 haben sich freiwillig gestellt. Susanne Glass. 6 von 23 mutmaßlichen serbischen Kriegsverbrechern sind bereit, mit dem Tribunal in Den Haag zusammenzuarbeiten. Das Belgrader Justizministerium veröffentlichte am Nachmittag eine Liste mit den Personen, die der Aufforderung nachgekommen sind, sich bis Montag bei den Behörden zu melden. Freiwillig stellen wollen sich demnach der frühere jugoslawische Generalstabschef Ojdanić und der ehemalige jugoslawische Vizeministerpräsident Šajnović. Beide sind wegen Kriegsverbrechen im Kosovo angeklagt worden. Außerdem stehen der frühere Präsident der Serbischen Republik Krajina in Kroatien Martić und dessen damaliger Militärführer Mrkšić auf der Liste. Martić muss sich für den Raketenangriff auf Zagreb im Mai 1995 verantworten. Mrkšić ist einer der sogenannten Vukovar III, also einer der drei jugoslawischen Offiziere, die wegen eines Massakers an etwa 260 Kroaten auf einem Landgut in der Nähe von Vukovar im November 1991 angeklagt wurden. Und schließlich werden in den kommenden Tagen wohl auch der jugoslawische Offizier Kovacevic und der bosnische Serbe Gruban nach Den Haag fliegen. Kovacevic wird wegen Verbrechen an der Front von Dubrovnik gesucht. Gruban soll im bosnisch-serbischen Gefangenenlager Omarska Verbrechen begangen haben. Die 17 übrigen mutmaßlichen Kriegsverbrecher, die dem Aufruf der Behörden nicht gefolgt sind, müssen nach Angaben des Belgrader Justizministeriums ab morgen mit ihrer Verhaftung rechnen. Mit besonderer Spannung wird jetzt verfolgt, ob es tatsächlich gelingt, den früheren Präsidenten der bosnischen Serben Karadzic und dessen Militärchef Mladic festzunehmen. Informationen aus Belgrad waren das von Susanne Glass. Die Informationen am Abend hier gehen zu Ende. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Elke Durak.